Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 11. April 2013. Piraten hinterfragen intransparenten Feuerwehrfahrzeugmarkt. Piraten aus Gladbeck und ganz NRW haben zusammen mit dem Bundestagslistenkandidat Thomas Weyers erfolgreich Vergabeverfahren im Markt der Feuerwehrfahrzeuge hinterfragt. Bei einem Überraschungsbesuch eines Ausbauunternehmens für Feuerwehrfahrzeuge am 28. März fanden die Piraten zwei Feuerwehrfahrzeuge vor, die als Vorführfahrzeuge durch die Stadt Gladbeck und Herne angeschafft worden waren, sich aber gerade erst im Rohbau befinden. Es sind Fahrzeuge, deren besondere Eignung im Vorfeld verteidigt wurde, die aber zum Zeitpunkt der Anschaffung nur auf dem Papier existierten. Hier wurden europaweite Ausschreibungen umgangen und finanzielle Nachteile in Kauf genommen, um Wunschfahrzeuge anzuschaffen unter dem Deckmantel der schnellen notwendigen Beschaffung, so Thomas Weyers. Nach dem Ausschreibungsleitfaden des Deutschen Feuerwehrverbandes sind auch solche Fahrzeuge aufgrund des Schwellenwertes von über 200.000 Euro ausschreibungspflichtig. Ausgehend von einem wahrscheinlich rechtswidrigen Vergabeverfahren der Stadt Gladbeck, das durch den Feuerwehrchef Josef Dehling und den Beigeordneten Herrn Dr. Wilk verteidigt wurde, recherchierten die Gladbecker Piraten zusammen mit dem Kandidaten und ehemaligen Feuerwehrzeitungsredakteur Thomas Weyers in diesem Fall. Erst im Jahr 2011 war das sogenannte Feuerwehrkartell aufgeflogen, in dessen Rahmen Ausschreibungen verteilt oder umgangen worden waren. Nun zeichnen sich ähnliche Strukturen ab, in deren Rahmen die Ausschreibungsvergabe des Bundes und Europas umgangen werden sollen. Aus Sicht der Piraten geht es dieses Mal vermutlich von einem schwedischen Hersteller aus, dessen Fahrgestelle in mehreren Fällen in Verbindung von Vorführfahrzeugen oder Alleinstellungsmerkmalen an den üblichen Vergabeverfahren vorbei angeschafft wurden. Auch von Seiten des aktuell betroffenen Feuerwehrausbauers aus der Nähe von Siegen wurde den Piraten berichtet, dass der schwedische Lkw-Hersteller ein vermehrtes Interesse am deutschen Markt hat und auf den Bau von Vorführfahrzeugen drängt. Die Anschaffungen werden oft auch mit dem Argument der besonderen sicheren Fahrzeuge nach Schwedentest begründet, den jedoch auch alle anderen in Schweden zugelassenen LKWs erfüllen. In der Verantwortung stehen hier die Stadtverwaltungen, die ohne Ausschreibungen einen hohen finanziellen Schaden für die Städte in Kauf nehmen, so Bundestagskandidat Weyers. Die derzeitigen Anschaffungen sind zwar günstiger als üblich, aber im direkten Vergleich zu zeitgleichen öffentlichen Ausschreibungen gleichwertiger Fahrzeuge auf Mercedes oder MAN bis zu 70.000 Euro teurer. Die Piraten werden diese Entwicklung weiter beobachten und hinterfragen. Die betroffenen Stadtverwaltungen werden dazu aufgerufen, sich in Zukunft mit Hilfe von Ausschreibungsspezialisten die entsprechenden Fachkenntnisse einzuholen. So sollen transparente und faire Vergabeverfahren in diesem Markt ermöglicht werden, ganz im Sinne der Sicherheit der Bürger und der eingesetzten Feuerwehrleute. Pressemitteilung gesprochen von Andrea Akavako für Screenlist. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.